Du hast noch nie den Kopf eines Freundes gehalten und musstest mit ansehen, wie er dich mit den Augen anfleht, während er stirbt. Du musst irgendwann Pause machen. Du kannst nicht immer nur rebellieren, sonst brichst du zusammen.